DR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Andreas und Andreas ist 37. Hallo Andreas. Hallo Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, durchgekommen zu sein bei dir. Was ist dein Thema? Ich habe vor 6 Wochen meinen Mann verloren. Bei einem Autounfall. Er hat eine Reparatur am Fahrzeug gemacht. Mit dem Auspuff wollte er wechseln. Mhm. Und hatte das Fahrzeug mit dem Wagenheber hochgebockt. Und lag da komplett unterm Auto. Und der Wagenheber ist weggekippt und das Auto ist auf ihn draufgefallen und er war wahrscheinlich direkt tot. Vor 6 Wochen? Vor 6 Wochen, es war am 1. August. Ich komme damit nicht klar. Wer hat ihn dann gefunden? Ich habe ihn gefunden. Du hast ihn gefunden? Ich war kaufen und kam vom Kaufen zurück und dann sage ich zu ihm, bist du immer noch am Arbeiten am Auto? Und ich krieg da keine Antwort und steig dann aus dem Fahrzeug aus, mit dem ich unterwegs war. Und sehe dann, das Fahrzeug liegt auf ihm drauf und hab dann direkt geschrien. Und keine Reaktion von ihm kam und hab dann versucht, das Auto anzuheben. Und dann ist mir angefallen, ich kann ja nicht das Auto heben und ihn gleichzeitig rausziehen. Dann habe ich die 112 gewählt und dann habe ich dann gerufen da auf dem Hof, da wo das Auto stand, Hilfe, Hilfe, mein Mann liegt da drunter, der ist wahrscheinlich tot. Ich wusste direkt, dass er tot ist, da war nichts mehr, der hat sich nicht mehr gerührt und keine Reaktion mehr. Und da kamen dann Leute an, die haben erstmal nicht geholfen und das war ich, helf dir doch mal. Und nach so 5 Minuten kamen dann so 3, 4 Männer an, die haben mir dann geholfen, das Fahrzeug anzuheben. Und wir haben dann einen Reifen drunter geschoben. Und dann kamen da schon die Rettungsassistenten und haben ihn dann rausgezogen. Ich wusste schon direkt, dass er tot war. Die wollten dann reanimieren und der Rettungshubschrauber flog auch noch oben drüber und war keine Chance mehr. Ich wusste es direkt. War er denn äußerlich schwer verletzt? Man hat da nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, wie er aus dem unterm Auto raus war, dass er schon blau im Gesicht war. Man weiß ja nicht genau, wann es passiert ist. Ich bin um 11 Uhr weggefahren und kam um 13.20 Uhr zurück. Waren die Räder von dem Auto runtergenommen? Er hatte nur das Hinterrad abgenommen und das Auto war tiefer gelegt und das Auto lag komplett auf ihm drauf. Das tut mir sehr leid, Andreas. Das ist ja ein ganz furchtbares Unglück. Diese Garage, in der das Auto stand, war das eure Garage? Es war unsere Garage. Es war nicht in der Garage. Er hat auf dem Platz davor gemacht. Das war so ein Sandbraschenplatz, weißt du. Und ich habe noch gesagt, fahr doch das Auto in die Garage und mach die Reparatur da. Dann hättest du einen betonierten Untergrund gehabt. Da ist irgendwas, ist irgendwas abgerutscht, kann das sein? Ja, der Wagenheber, der ist weggerutscht und das Auto fiel dann auf ihn drauf. Er hat dann an dem Auspuff, wollte ihn abmachen und einen neuen dran machen. Und war das ein großes, schweres Auto? Ja, es war ein Auto von 1400 Kilo. Wie alt ist dein Mann geworden? War nur 33. 33. Wie lange kanntet ihr euch? Wir kannten uns 4 Jahre und waren jetzt gerade mal ein Jahr verheiratet. Das ist ein großes, großes Unglück. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid, Andreas. Danke, Domian. Es war so, dass man wirklich nichts mehr machen konnte, als er rausgezogen war. Nein, ich wusste direkt, dass er tot ist. Ich habe ihn gesehen. Sein Gesicht war schon blau und er lag da. Und hat man denn hinterher feststellen können, was die Todesursache dann genau war? Sie haben gesagt, er hat keine Luft mehr gekriegt, er muss erstickt sein. Ich hoffe nur, dass es schnell gegangen ist, weil das Auto lag ja komplett auf ihm drauf, auf dem Brustkorb und alles. Und ich glaube, er konnte nicht mehr schreien. War er denn so ein Autonarr und hat gerne an Autos gebastelt? Ja, er hat alles gemacht. Er hat überall gearbeitet. Er konnte auch alles machen. Er war sehr talentiert, also im Haushalt überall und an Autos. Und er war auch sehr wagemutig halt immer. Ich habe immer gesagt, pass auf. Aber er hat, ich kann auch nicht verstehen, dass er an dem Tag so unüberlegt sich komplett da unter das Auto gelegt hat, weil es war schon in gewisser Weise leichtsinnig. Ja, es war sehr leichtsinnig. Ich krieg da auch keine Antwort mehr auf diese Fragen wahrscheinlich. Das ist eher so jung aus dem Leben gerissen. Ihr wart gerade erst relativ frisch verheiratet. Ja, ein Jahr. Das ist ja eine Katastrophe ohnegleichen, wo man auch niemals mit gerechnet hätte, dass jemand so früh gehen muss. Nein, auf gar keinen Fall. Das heißt, sowas war natürlich nie bei euch ein Thema, dass ein Unglück mal passieren könnte. Doch, weißt du, Domian, wir hatten uns im ersten Jahr, als wir uns kennengelernt hatten, hatten wir schon immer darüber geredet, wie es mal sein wird, wenn er mal irgendwann tot sein wird, weil er hat doch Leukämie, chronische, und er sagt doch immer, wenn die mal umschlägt in eine akute, und ich wusste immer genau, was ich zu tun hatte, und deswegen konnte ich auch seinen letzten Willen erfüllen, was er wollte. Was wollte er denn? Was war sein letzter Wille? Er wollte eingeäschert werden. Und hat er einen bestimmten Wunsch, wo er dann beerdigt werden wollte, also die Asche? Ja, das war ihm egal. Er wollte nur eingeäschert werden und ein bestimmtes Lied bei seiner Beerdigung spielen. Und das habe ich alles so gemacht. Und welches Lied war das? Es war von Mozart, Adagio. Ich weiß, das kennst du bestimmt. Ja, klar. Ja, das war sein Lieblingslied. Da hat mir immer gesagt, wenn er beigesetzt werden soll, das während seiner Bestattung laufen. Das habe ich auch alles so arrangiert. Dass ihr da schon so konkret drüber gesprochen habt, obwohl von der Krankheit her das gar nicht zu erwarten war, so schnell zumindest. Nein. Aber ihr habt drüber gesprochen. Ja. Waren auf der Beerdigung viele Leute? Es waren circa 30 Leute ungefähr. Wir hatten keinen so einen großen Freundeskreis, weil er war auch aus dem Allgäu hierher gekommen. Aber es waren, wie gesagt, ungefähr 30 Leute und es war okay. Also ich muss sagen, ich komme nicht klar damit. Ja, ich glaube das. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Beerdigung für dich ein absolutes Drama war. Es war total schlimm. Es war am 12. August und ich habe nur diese Urne wieder gesehen, wusste, da ist mein Mann drin, und diese zu Grabe tragen, das war so schlimm. Ja, das ist unbegreiflich, dass da der Mensch drin sein soll, den man geliebt hat. Ja. Aber es war sein Wunsch, er wollte eingeäschert werden. Und hat er jetzt ein normales Grab? Es ist ein normales Urnengrab, ja. Und gehst du oft dorthin? Alle 2 Tage. Ich kann es nicht jeden Tag ertragen. Ich komme damit nicht so klar. Aber ich gehe jeden 2. Tag und dann hole ich Blumen mit und stelle eine Kerze auf. Andreas, wie habt ihr euch kennengelernt damals? Und wir haben uns übers Internet kennengelernt und ich habe ihn da mitgenommen. Ich bin LKW-Fahrer und habe ihn da mit auf Tour genommen und das hat sich dann so entwickelt und ich habe ihn total geliebt, bedingungslos. Wir hatten viele Probleme und jeder hat mal Fehler gemacht und er Fehler, ich Fehler. Aber ich habe ihn bedingungslos geliebt. Ja. Was hat dir denn damals an ihm so gut gefallen? Was hat dich denn überzeugt, dass du gesagt hast, ja, das ist mein Mann? Er war einfach, was soll ich dir sagen? Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Er gefiel mir äußerlich sehr gut und es war auch sein Wesen. Er war total lieb und nett und hilfsbereit. Er hat auch für mich alles getan und seine Spontanität. Und ich mochte ihn einfach. Also er gefiel mir optisch sehr gut und auch, wie gesagt, seine Art und Weise, wie er war. Und dann kam sehr toll. Und dann kam die Entscheidung zu heiraten. Ja. Warum wolltet ihr dann heiraten? Wir haben uns geliebt und haben gesagt, wir wollten das immer. Er hat immer gesagt, er will nie heiraten. Und aber er hat gesagt, er geht nur einmal im Leben heiraten. Und ich wusste dann auch, er hat mir gesagt, er würde mich heiraten, weil er mich über alles geliebt hat. Und ich ihn genauso. Und wir wollten das halt eben besiegeln. Ich bin auch froh, dass er meinen Namen trägt und Hat er, wenn ihr damals schon so darüber gesprochen habt, über Beerdigung und Lied und so weiter, hat er noch irgendetwas quasi dir mit auf den Weg gegeben in diesen Gesprächen, an das du dich jetzt sehr, sehr stark erinnerst? Nee, ich kann dir jetzt da momentan nichts sagen. Es ist, ich muss kämpfen, ich habe ihm das versprochen und ich mache für uns weiter und Aber es fällt so schwer. Ich krieg dieses Bild nicht auf den Kopf, weißt du, wo dass du ihn auch noch gesehen hast und unterm Auto rausgezogen war, weißt du, und ich sehe diesen blauen Kopf da liegen und mein Mann und es war nichts mehr da und man konnte sich auch nicht richtig verabschieden, weil war ja Feuerwehr, Polizei, alles drumherum. Dann wurde er auch beschlagnahmt wegen der Untersuchung und hast du ihn denn dann später nochmal gesehen, bevor er eingeäschert wurde? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Die Bestatter haben mir geraten, ich soll ihn so in Erinnerung behalten, wie ich ihn gekannt habe. Und also ich kriege auch, wie gesagt, das letzte Bild nicht mehr aus dem Kopf raus. Das glaube ich, das glaube ich. Es gibt Situationen, Andreas, da gibt es auch zunächst mal gar keinen Trost. Das ist einfach nur grauenhaft und schrecklich, was du da erlebt hast. Und das Schwierige ist, jetzt weiterzuleben, das weiß ich. Aber wenn du schon so für dich entschieden hast, oder wenn ihr das damals sogar so besprochen habt, dass du dann in seinem Sinne weitermachen sollst, ist das zumindest ein gewisser Halt. Ein Trost ist es nicht, weil er nicht mehr da ist. Nein. Weißt du, ich denke immer, jeden Tag, er kommt gleich wieder zur Tür rein, oder? Jetzt, wo ein paar Wochen vergehen, kommt das erst die Trauer richtig. Die ersten ein, zwei Wochen, sage ich mal, da hat man nur funktioniert und man muss ja auch Sachen erledigen. Und das sind immer so Wellenbewegungen, die Trauer. Es wird wieder Zeiten kommen, wo du es meinst, ein bisschen ertragen zu können und dann bricht es wieder raus. Ja, das stimmt. Hast du denn Leute, Andreas, mit denen du deine Trauer auch teilen kannst und mit denen du sprechen kannst? Gott sei Dank meine Familie hinter mir. Ich habe gute Freunde und mit dem reden, das hilft auch gut. Und meine Emotionen rauslassen. Danach geht es mir dann immer, sage ich mal in Anführungszeichen, ein wenig besser. Und Vielleicht wäre es ja trotzdem gut, aber ich weiß es nicht. Du bist immer noch LKW-Fahrer vom Beruf? Ja. Bist du viel unterwegs? Ich fahre nur nachts eine Tour, weißt du, ich habe tagsüber habe ich eigentlich Zeit und. Ah ja, okay. Weil ich gerade so eine Idee habe, vielleicht wäre, gerade um auch diese schrecklichen Bilder aus dem Kopf herauszubekommen, die letzten Bilder, die du von ihm hast, wenn du schon mal zu einer Trauertherapie gehen würdest. Oder dich mit einem Psychologen zumindest berätst, was du machen könntest. Ja, ich habe das schon versucht mit dem Psychologen. Die Wartezeiten sind da ja ewig. Das ist das Problem. Dennoch würde ich jetzt mein Psychologe, der Jürgen, beraten, was du tun kannst. Ich rate es dir, das wirklich anzugehen. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Je mehr Hilfe du um dich herum hast und je mehr Menschen, desto erträglicher wird es. Letztendlich musst du es natürlich alleine verarbeiten, dass du deinen Mann nicht mehr hast. Aber man kann schon Hilfe von außen bekommen und indem man viel redet und spricht, erleichtert das Herz schon etwas. Lieber Andreas, ich wünsche dir von Herzen viel Kraft. Ich weiß, das wird eine furchtbare Zeit jetzt werden, die nächsten Wochen und Monate. Aber ich wünsche dir die Kraft und denke viel an die vielen schönen, guten Sachen, die du mit deinem Mann erlebt hast. Danke, Domian. Vielen Dank, dass ich mit dir reden konnte. Du legst bitte auf und der Jürgen meldet sich gleich. Mach ich. Vielen Dank, Tschüss. Domian. Tschüss, Andreas. Tschüss. Ciao. Hier ist Frank. Frank ist 24. Guten Morgen, Frank. Hallo, Jürgen. Grüß dich. Hallo, Frank. Guten Morgen. Frank, was ist dein Thema? Ja, ich wurde von meinem 11. Lebensjahr an 7 Jahre lang, also bis ich 18 war, von einem Bekannten der Familie sexuell missbraucht. Frank, eine kleine Bitte. Kannst du irgendwie den Hörer anders halten? Du klingst sehr dosig und sehr verschwommen. Ist so besser? Sprichst du in der Freisprechanlage? Nein. Ja, nee, ist nicht viel besser. Ich habe es nur verstanden, dass du in deinem, dass du... Hallo? Ja, so ist es viel besser. Ah, oh, okay, ja. Ja. Soll ich nochmal von vorne erzählen? Bitte sag den Satz nochmal, ja. Ja, also ich wurde vor meinem 11. Lebensjahr an, bis ich 18 war, von einem Bekannten der Familie sexuell missbraucht. 7 Jahre lang? 7 Jahre lang, genau. Ein Bekannter der Familie war das. Was war das? Was war das für ein Mensch? Das war ein Rechtsanwalt, war sehr intelligent, älter, also wo es angefangen hat, Ende 50, Mitte 50. Und ja, da trat halt bei irgendeiner Feierlichkeit als Bekannter eines Freundes von uns in Erscheinung und ja, hat gleich Kontakt zu mir geknüpft und hat sich dann so quasi in die Familie eingeschlichen durch Gefälligkeiten und Präsenz und ja. Wurde er denn sogar ein Freund der Familie? Ja, man kann so, also vor meiner Mutter auf jeden Fall. Er hat mit meiner Mutter ein sehr inniges freundschaftliches Verhältnis dann später gehabt. Zu meinem Vater eigentlich eher distanziert, ganz normal und ja. Aber wie hat der das denn geschafft, wenn der zunächst am Anfang gar nicht so nah an der Familie war, immer wieder dich zu isolieren und alleine mit dir zu sein? Der Mann wohnte ungefähr 600, 700 Kilometer weit weg von uns. Und ja, er hat mich am Anfang sehr beeindruckt von seinem Sportwagen, den er fährt, und er ist Anwalt und das hat er halt einem 11-jährigen Jungen erzählt und ich war ganz begeistert und was er alles macht und was er kann und mit Computern und so, da war ich da sehr begeistert. Und so hat er mich quasi überredet, ja, meine Eltern darauf zu bringen, dass ich da mal meine Ferien verbringen darf. Ach so, ach und, du je. Hat das war dann auch, dann war meine Mutter das erste Mal mit dort und ja, war ganz nett und dann durfte ich halt irgendwann auch mal alleine dorthin fahren. Und dann ging es los? War vorher schon mal, wo er bei uns war, ist das schon mal passiert. So, dann warst du einmal in den Ferien da, aber was war in all den anderen Jahren? Das waren immer, wenn ich Ferien hatte, habe ich 2, 3 Wochen bei ihm verbracht. Immer? Alle Ferien? Jede Ferien, egal zu welchem Anlass. Er war immer bei uns, wenn ich Geburtstag hatte, wenn irgendwelche Feierlichkeiten im etwas größeren Rahmen war, war er anwesend. Also er war auch jeden Tag präsent. Er hat so ein richtiges Konstrukt aus Einschüchterung und Telefonterror und Manipulationen aufgebaut, dass er, also, er hat mich vollkommen kontrolliert durch Anrufe, durch E-Mails, durch... Wie hast du denn diese Übergriffe besonders am Anfang erlebt und empfunden? Also wenn ich ehrlich bin, fand ich das am Anfang interessant. Also ich hatte meine Sexualität noch nicht entdeckt. Ich war 11 Jahre alt und fand das irgendwie spannend. Ja, was ist das? Und hin und her. Und ja, das sind für den Mann liegt das aber, sag ich mal, nicht bei dem einmaligen sexuellen Spaß oder was. Der war also richtig pädophil und ja, hat sich halt, also laut seinen Aussagen und wie er sich gegeben hat, in mich verliebt. Also für ihn war das eine richtige Liebesbeziehung, in der wir waren. Also ja, als wenn wir zusammen gewesen wären, sozusagen. Kam es dann später zum richtigen Geschlechtsverkehr? Also das fand eigentlich immer nur so statt, dass er etwas an mir gemacht hat. Oder ich bei ihm, ja, Analverkehr. Also, aber ich musste jetzt nie, also er hat mich nie gezwungen eigentlich in dem Sinne mit Gewalt oder mit körperlicher Härte oder so, sondern. Aber du warst dann schon in der aktiven Rolle beim Analverkehr bei ihm. Genau, ja. Mit 11 Jahren hat es angefangen. Wann kippte es denn bei dir, wo du es wirklich abstoßend gefunden hast und ekelhaft? Also, ich würde mal sagen, so 2, 3 Jahre, nachdem das alles angefangen hat, weil am Anfang hatte ich oft meine Freiheiten, ich war ein ganz normales Kind, sage ich mal, und dann hat er das halt immer weiter ausgeweitet mit Kontrolle und dann musste ich jede Ferien hin quasi und dann habe ich irgendwann gesagt, will ich nicht. Und dann hat er das halt durch Psychospielchen so hingebogen, dass ich das doch immer wieder zugestimmt habe und also der hat mir Briefe geschrieben, wie wenn er mit einem Erwachsenen spricht. Also aber und all viel, das, also wenn der sich so eng an dich gebunden hat und auch so oft dich hat kommen lassen zu sich nach Hause und so weiter, das hat deine Mutter nicht gewittert, dass da irgendwas nicht stimmt? Genau, das ist die Frage, die ich mir stelle und da hatte ich vorhin schon mit deinen Mitarbeitern gesprochen. vor einem halben Jahr ungefähr hatte mich mein Onkel angesprochen. Wir waren zusammen abends unterwegs, haben ein Bierchen getrunken und da meinte er zu mir, hier, pass auf, damals mit dem Mann, das war doch bei mir seltsam, ja, ne? Und hat mich darauf angesprochen und ich habe ihm die Wahrheit gesagt, hat gesagt, ja, du hast recht, da war was. Und dann hat er mir erzählt, dass er meine Mutter schon mal darauf angesprochen hat. Und hat gesagt, hey, hier mit dem... Damals, als das am Laufen war, hat er deine Mutter angesprochen? Genau, da war nämlich die Situation, hat er mir dann erzählt, da war ich 14 und der Mann halt irgendwas um die 60 und er kommt bei mir ins Kinderzimmer, mein Onkel, macht die Tür auf und ich liege halbnackt und der Mann auch in meinem Bett und wir kuscheln quasi. Mhm. Und ja, Moment mal, und dann hat dein Onkel deiner Mutter gesagt, hier stimmt irgendwas nicht und wie hat deine Mutter reagiert? Sie hat ihm gesagt, naja, das brauchst du dir keine Sorgen machen, das ist ganz freundschaftlich und harmonisch und mögen sich halt sehr und so. Das ist ja ungeheuerlich. Hast du denn inzwischen mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ja, das hat mein Onkel mehr oder weniger ungewollt für mich dann übernommen, hat sie angesprochen. Das wollte ich eigentlich nicht, weil ich mir da eigentlich noch Zeit lassen wollte. Ich hatte das bis jetzt eigentlich quasi weggedrängt. Mhm. War für mich, habe jetzt so im Alltagsleben dadurch keine Beeinträchtigung oder so gehabt, aber jetzt dadurch kommt das eigentlich erst alles. Er hat meine Mutter darauf angesprochen. Und wie war die Reaktion halt, jetzt? Sie hat mich dann angerufen, hat geheult und hat gesagt, sie wusste von überhaupt nichts und wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie den umgebracht und ja, was man dann halt so sagt, wenn man wirklich von nichts wusste. Was denkst du denn über deine Mutter? Glaubst du ihr, dass das alles so locker war? Nein, glaube ich nicht. Du glaubst es nicht? Materielle Vorteile auch. Also der Mann hatte Geld, war Anwalt, hatte gut Geld und hat halt auch Konzerttickets verschenkt und also hat ihr gut gehen lassen, sage ich mal. Und mir natürlich auch. Also ich habe viel erlebt durch den Mann. Wir sind viel rumgereist und also er hat mir viel ermöglicht auch. Aber und dein Vater, die Rolle deines Vaters? Ja, der hat sich da eigentlich wirklich nie aktiv so zu geäußert mir gegenüber. Er war sowieso in der Familie, ist eigentlich der Stille. Meine Mutter gibt da so das Kommando. Weiß er denn heute auch Bescheid, was passiert ist, dein Vater? Ja, meine Mutter hat gesagt, sie hat dann ihn darauf angesprochen und er hätte quasi schulterzuckend das hingenommen, hätte sich angeblich dazu nicht geäußert. Schulterzuckend. Ich habe ihn noch nicht darauf angesprochen, habe mit ihm nicht gesprochen. Das ging, wie gesagt, bis zum 18. Lebensjahr. Wie hast du das die letzten Monate oder das letzte Jahr empfunden, mit diesem Mann Sex zu haben? Da muss man dazu sagen, seit ich 15 war, hatte ich auch eine feste Freundin. Mhm. Und ich musste das natürlich vor jedem verheimlichen, was da passiert. Und also ich fand es eklig, auf jeden Fall. Ich habe es geduldet, habe das über mich ergehen lassen. Und ja, aber irgendwann kam dann halt die Situation, wie gesagt, mein Leben war eigentlich vollständig unter Kontrolle von dem Mann. Der wusste gar nicht, wo ich bin. Alles. Der hat sämtliche Leute um mich rum kannten auch ihn und haben ihm immer bereitwillig Auskunft gegeben quasi. Also ich war voll im Netz drin. Aber wie ist es dann aufgebrochen? Also wie konntest du ausbrechen mit 18? Ich bin dann nach der Schule, erstmal habe ich mich freiwillig zum Grundwehrdienst gemeldet. Den gab es damals noch, musste ich 9 Monate zur Bundeswehr. Und das war eigentlich die erste Situation in meinem Leben, wo ich eine handfeste Ausrede hatte. Warum konnten wir jetzt nicht telefonieren? Warum kann ich nicht zu dir kommen? Warum nicht dies? Warum nicht jene? Mhm. Weil sonst, wenn ich gesagt habe, ich bin nicht zu Hause, dann hat er das Telefon genommen, hat zu Hause angerufen, meine Mutter gefragt, wo ist er? Mhm. Und das konnte er natürlich nicht in der Kaserne anrufen. Ne? Ich rechne gerade, gab es vor 6 Jahren noch den Grundwehrdienst? Das war 2009 auf 2010. Ja. Okay. Das war... Okay, da war die Bundeswehr war quasi deine Rettung dann, dass du von ihm wegkamst. Genau, dann habe ich mich ganz abgekapselt, gar keinen Kontakt mehr gehabt. Ich wusste, ich bin da in meiner Kaserne in Sicherheit, also der kann da nicht reinkommen, ich bin vollkommen sicher erstmal. Und habe das einfach knallhart durchgezogen, ohne an irgendwelche Konsequenzen zu denken. Er hat mir auch mich eingeschüchtert, hat mir Angst gemacht, ja, wenn du jetzt nicht mehr kommst, dann was glauben deine Eltern wohl von dir und denk an dies. Und ich habe das komplett ignoriert. Jetzt ist die große Frage, Frank. Willst du diesen Mann anzeigen? Der ist gestorben dann. Er ist gestorben? Genau, während ich bei der Bundeswehr war, ist er dann gestorben. Also ich war wirklich für ihn die große Liebe. Er war sehr emotionaler Mann. Er hat dann geheult und Briefe geschrieben und ich habe halt alles komplett abgeblockt. Und also er hat dir, das halten wir mal fest, diese sexuelle Gewalt angetan, ob mit Liebe oder ohne Liebe. Aber er hat dir nicht sonst körperliche Gewalt angetan. Er hat dich nicht geschlagen oder... Ganz im Gegenteil, er hat mich von vorne bis hinten auf Füßen getragen. Auf Händen getragen. Jetzt hast du noch gar nicht, wie du gerade so angedeutet hast, mit vielen Menschen darüber gesprochen bisher. Genau. Wie sehr und wie oft beschäftigt dich diese Vergangenheit? Ja, erstaunlicherweise eigentlich im Alltag überhaupt nicht. Also ich komme da nie so drauf, wo ich dachte, jetzt muss ich gerade dran denken. Ich hatte eigentlich erst einen Moment, da habe ich jemanden gesehen, der sah diesem Mann extrem ähnlich. Und da habe ich ganz kurz richtige Angst gehabt und dachte, boah, ne? Aber du rufst mich dazu an und erzählst mir das. Genau, weil das jetzt quasi richtig durch Fremde ausgebrochen wird und jetzt meine Mutter fragt, ja, wollen wir da nicht mal drüber sprechen? Und mein Onkel nervt, hast du jetzt schon mit deiner Mutter drüber gesprochen und jeder will da jetzt irgendwie ein Gespräch zu erzwingen. Und du möchtest das gar nicht? Ich möchte das nicht, ne? Ach so, verstehe. Also, was ich weiß, glaube ich, dass meine Mutter das wusste, ahnte und warum auch immer hat das geduldet. Und bitte? Ich habe nicht verstanden. Sie hat das geduldet, nehme ich an. Ja, ich finde ein Gespräch mit deiner Mutter... Ich weiß nicht ordentlich, was da abging, aber also, dass da was nicht ganz koscher ist. Ich finde, ein Gespräch mit deiner Mutter solltest du schon führen. Ich finde, dass sie sich da auch nicht jetzt so rausstehlen kann. Sie trägt, finde ich, schon eine große Verantwortung oder eine Mitschuld. Ja, die Frage ist, was ich daraus ziehen kann, das jetzt mit ihr nochmal aufzuwärmen. Eigentlich habe ich nur Anschuldigungen übrig im Moment, wenn ich mir das in den Kopf gehen lasse. Also ich höre schon, dass du eigentlich gar nicht, dass du eigentlich gar nichts damit zu tun haben möchtest im Moment. Genau, ich habe das jetzt, seit ich 18 war, dann war das weg. Ich war dann sogar auf der Beerdigung von dem Mann und musste auch heulen. Ja, so Stockholm-Syndrom-mäßig, dass man sich wirklich auch abhängig macht von denjenigen. Also, und dann habe ich das aber eigentlich komplett abgeschottet. Ich finde, das muss man auch respektieren, dass Leute, die so etwas erlebt haben, vielleicht auch eine Weile mal einfach nicht darüber reden wollen und auch in keine Therapie gehen wollen, wo dann eh wieder alles genau aufgewühlt wird. Ich finde schon, dass man das respektieren sollte und akzeptieren sollte. Frank, jetzt läuft mir meine Zeit hier gerade weg. Wir sind jetzt aber gerade in einer guten psychologischen Fragestellung. Wann soll man was bereden und wo soll man vielleicht auch mal schweigen? Ja. Am besten wäre es, wenn du da jetzt auch mit meinem Fachmann im Hintergrund, mit dem Jürgen, mit unserem Psychologen, mal ein paar Worte sprichst. Möchtest du das? Ja, sehr gerne. Gut, der weiß jetzt Bescheid. Und dir danke ich fürs Vertrauen, dass du mir und uns das hier erzählt hast. Und alles Weitere besprecht ihr beide dann im Hintergrund. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, Frank. Alles Gute, du legst bitte auf und der Jürgen meldet sich gleich. Ciao. 1.28 Uhr und hier ist Jens. Jens ist ja. 32. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Domian. Grüß dich. Hallo, Jens. Ja, mein Thema ist irgendwie Rote Mama. Und immer zum allerersten Anruf wollte ich was sagen. Das ist mir auch ähnlich passiert. Und er soll den Kopf nicht hängen lassen. Es ist so traurig, wie es ist, aber... Ja, das ist nett gemeint von dir, wenn man dann einem schwer Trauernden sagt, du darfst den Kopf nicht hängen lassen. Ja, naja. Ist ja überhaupt passiert, deswegen. Ja. Ich habe das jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Hast du gerade gesagt, das Thema ist Hotel Mama? Ja. Okay. Ich habe damals mich versucht auszuziehen. Und das war, glaube ich, 8 Wochen lang, 3 Monate ging es gut in der eigenen Wohnung. Und dann wie alt warst du da? Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Und da habe ich das Bedürfnis gehabt, irgendwas fehlte. Und dann, bin ich dann ja doch zu Hause eingezogen, weil... Dann bist du wieder zurück nach Hause gezogen. Ja, weil irgendwie... Kurz erstmal ein paar Fragen. Lebt deine Mutter alleine oder hast du bei deinen Eltern gelebt? Nee, bei meinen Eltern gelebt, beide. Und gibt's da noch Geschwister? Eine Schwester habe ich. Die ist aber schon weg, oder ist die auch noch? Die ist schon verheiratet, 2 Kinder. Ja. So, bis zum 30. Lebensjahr zu Hause gewohnt, dann ein paar Wochen weg. Ein paar Wochen, ne, kann man sagen. Ja, ein paar Wochen probiert mal alleine zu wohnen. Was hat denn da nicht funktioniert? Es hätte zwar funktioniert, nur ich habe so ein starkes Heimweh immer gehabt. Wie weit hast du denn entfernt gewohnt? Ich glaube, das waren nur 13 Kilometer, 15. Mhm. Ja, und Heimweh. Hast du es denn geschafft, so die Wohnung, den Haushalt selbst zu organisieren? Das habe ich so notgedrungen hingekriegt. Und bin ja immer 12, 13 Stunden auf Arbeit, ja, und dann so notgedrungen habe ich es hingekriegt. Mhm. Eingekauft und so. Was bist du vom Beruf? Entsorger. Entsorger. Für Sonderabfälle, ja. Achso. Für Sondermüll, oder? Ja. Was macht man da? Wir entsorgen so, wie kann man es erklären, Sonderabfälle halt. Achso, ihr holt die irgendwo bei Firmen ab und transportiert die dann zu einer Mülldeponie, wo die... Ah, okay, das wusste ich nicht, dass man das so nennt. So, dann wieder zurück zur Mama. Und jetzt seitdem bist du wieder bei der Mama. Ja, wie sieht denn das aus? Starke Bindung so. Ja, wie sieht denn das aus? Fangen wir mal bei deinem Zimmer an. Du wohnst wieder im Kinderzimmer? Nee, so ein Jugendzimmer, ja. Okay, also putzt deine Mutter das Zimmer? Also das muss ich sagen, das mache ich selber, komisch wie es ist. Ja. Nur Wäsche war schon okay. Das macht sie? Das macht sie. Ja. Aber und kochen? Kochen kann ich auch selber. Achso, das machst du auch schon mal. Aber ich bin ja meistens nicht zu Hause, sondern esse ich auswärts. Und gibst du auch Geld zu Hause ab, Haushaltsgeld? Das sind so ein paar kleine Euro, also vielleicht 10, 20 Euro. Ja, das ist nicht viel. Naja, ich habe ja auch noch ein bisschen ein paar Schulden, die ich abbezahlen muss. Wie groß ist denn die Wohnung deiner Eltern? Ist das eine Wohnung oder ein Haus? Das ist schon, kann man sagen, ein ganzes Haus. Ah ja. Das heißt, die haben genug Platz. Wollten denn deine Eltern das, dass du wieder zurückziehst? Ich fände es lieber, wenn ich es geschafft hätte, die Wohnung zu halten, aber trotz dann meiner kleinen Schulden, die ich noch habe, hat es dann auch finanziell nicht so ausgereicht. Wie viel Schulden hast du denn im Moment noch? Es war vor 5 Jahren so ein kleiner dummer Banker war. So. Was hast du gemacht? So einen kleinen Kredit aufgenommen, den ich nicht brauchte, aber. Wie hoch war der Kredit denn? Ich glaube, das waren 10.000 nur. Na, wie du sagst, ich glaube, das weißt du doch genau. Doch, 10.000. Und wofür hast du, 10.000 Euro ist viel Geld, wofür hast du das Geld ausgegeben? Da war ich mit 2 Wochen auf einem großen Luxusschiff, also Partyschiff. Oh, ohne Mama, also, ohne Mama. Ja. Wie, hast du 10.000 Euro verballert? Na, nicht so viel, aber die Hälfte waren es. Da war ich dann 2 Wochen in Thailand mit dem Schiff. Ja. Du hast es aber krachen lassen. Ja. Warst du alleine unterwegs? Da war ich ganz allein unterwegs. Erstaunlicherweise, das hat geklappt, so 2 Wochen. Das wurde mich total. Thailand? Aber irgendwie, ja. Thailand hat man ja eine gewisse Assoziation. Wie ist es denn mit Frauen? Ja. Wie ist es denn mit Frauen bei dir? Ja, ab und zu lerne ich dann doch mal eine kennen oder was. Da hatte ich vor ein paar Jahren mal eine Freundin aus Österreich, mit der bin ich heute noch befreundet, aber sie will jetzt einfach nur Freundschaft in der Entfernung. Hast du denn schon mal Sex gehabt mit Frauen? Doch, ja. Ja, das schon. Aber du warst noch nie richtig mal, hast noch nie eine Beziehung geführt mit einer Frau? So richtig noch nicht, nee. Mhm. Ist die Sehnsucht da nach sowas? So ein bisschen, ja. Aber nur so ein bisschen? Ja, wenn es dann irgendwann mal funkt und klappt bei einer Frau, wäre schon was Schönes. Stehst du denn hundertprozentig auf Frauen? Ja. Ja, die Sache ist geklärt. Also Familie gründen will ich aber, wenn es dann irgendwann mal klappt, wäre ja schön. Mensch Jens, also ich finde, so mit 32 ist dann aber auch höchste Eisenbahn mal auf ja, eigene, ja, ich weiß. Auf eigene Füße zu stehen. Und wenn du, ja. Ich finde ja nicht schlimm, wenn man einmal gescheitert ist, wenn man einen Anlauf macht. Ja, ja. Dann könnte man einen neuen Anlauf machen. Mhm. Aber jetzt hast du Angst davor, ne? Ja, ein bisschen. Aber wenn die Verbindung noch zu meinen Eltern noch so gut ist, ja, dann ja, du, man natürlich auch. Du kannst es ja auch ein bisschen. Du kannst es ja auch länger zu Hause wohnen. Mhm. Was? Du da, also dann möchtest du doch länger zu Hause wohnen, oder was? Ja, die Verbindung ist ja auch gut zu Hause mit meinen Eltern und ja, aber die wollen das ja auch gar nicht so, dass du immer da zu Hause bei denen. Du musst ja mal auf eigene Füße kommen, Mensch. Ja, eben, eben. Außerdem eben. Macht das auch nicht so einen guten Eindruck bei den Frauen, wenn du immer zu Hause lebst. Ja, das ist abschreckend, ja. Du kannst es ja vielleicht ein bisschen trickreicher machen das nächste Mal, dass du eben nicht 12 Kilometer entfernt von deinen Eltern dir eine Wohnung nimmst, sondern vielleicht um die Ecke. Damit das irgendwie so ein bisschen leichter ist, dich abzunabeln. Aber du hast dann deine eigenen 4 Wände. Mhm. Wäre das eine Option? Das wäre eine gute Option. Eine kleine Wohnung, gar nicht so viel. Nur und ich würde sagen, diese Wohnung, die du hattest, hattest du dir die auch schön eingerichtet, so dass du dich wohlfühlst? Wo ich drin gewohnt habe? Mhm. Ja, so notdürftig mit einem Bett und Kleiderschrank, was ich hatte. So, da haben wir schon. Du musst dir die richtig nett machen, so dass du Spaß an der Wohnung hast. Mhm. Damit du, du musst ja Lust haben. Mhm. Ich weiß nicht, so viel Geld braucht man ja für gar nicht, eine Wohnung irgendwie gemütlich zu machen, aber dass sie dir gefällt auch. Ja. Mhm. Ja, stimmt. Das sind so die kleinen Schritte und kleinen Tricks, wie man das schaffen kann. Mhm. Da würde ich denken, ja. Ich würde es an der Stelle nochmal versuchen, um auch den Eltern zu zeigen, dass du auch auf eigenen Beinen stehen kannst. Mhm. Ist ja so eigentlich ein bisschen arm. Ja, ne? Ja. Nur aus, mein Gott, die Eltern wohnen 12 Kilometer entfernt und du aus Heimweh ziehst du wieder zurück. Das ist die Verbindung. Die hat mit dem ich früher großgezogen ist und nicht die Verbindung noch so. Ist ja auch völlig okay, du sollst ja eine gute Verbindung zu deinen Eltern haben, aber alles in gesundem Maße. Deshalb dann aus Heimweh wieder zurückzuziehen, ist nicht in Ordnung, finde ich. Ja. Also perspektivisch, finde ich, solltest du einen neuen Anlauf unternehmen, vielleicht in der Nähe und mach es dir in dieser neuen Wohnung schön. Ich werde an deine Worte denken. Jens, ich drück dir die Daumen. Ich glaube, wenn du den ersten Schock überwunden hast, dann wirst du froh sein und glücklich sein, dass du den Schritt getan hast. Mhm. Ja. Ich drück die Daumen für dich. Ich wollte noch was sagen, und zwar hörst du ja dieses Jahr auf, ne? Ja. Also ich höre dich jede Nacht und muss ehrlich sagen, wie du was machst und dein Team, großen Respekt. Also. Dankeschön, sehr nett. Nächstes Jahr, mir wird das fehlen. Also. Ich danke dir, sehr freundlich von dir. Also, und ich reiche an die Kollegen noch weiter. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke, Jens. Dir auch. Und ich werde an deine Worte denken. Ne? Sehr gut. Jo. Alles Liebe, tschüss Jens. Ciao. Ciao. Hier ist der Hans Joachim, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hans Joachim, 66. Ja. Das stimmt. Und bei mir fing eben mit 66 Jahren nicht das Leben an, sondern das war vorbei. Ich verlor meine Arbeit und dann kam Hartz IV und Arbeitslosengeld. Aber bist du nicht schon in Rente jetzt? Dann war ich kurz vor der Rente und zum allergrößten Schreck bekam ich eine Wasserallergie. Eine Wasserallergie? Ja, keine Sau hat bis jetzt davon gehört. Es gibt ein Buch, das haben Hautärzte in Mainz und in Berlin geschrieben, über Pusteln und Allergien und so weiter. Und da wird auch eine Wasserallergie erwähnt. Wie zeigt die sich denn, diese Wasserallergie? Und es gäbe nur 30, 40 Fälle auf der ganzen Welt. Und ich glücklicher habe eine davon. Okay, jetzt beantworten wir mal die Frage. Wie zeigt sich denn diese Wasserallergie? Ich kann mich nicht waschen. Ich kann meine Füße waschen, aber nicht die Beine. Mhm. Ich kann meine Hände waschen, aber nicht die Arme. Ich kann mein Gesicht waschen und die Haare, zum Glück auch den Intimbereich. Mhm. Und ansonsten kann ich nichts waschen. Gut, ich kann es waschen. Also ich kann auch duschen, ich kann auch baden. Und das muss ich dann mit fürchterlichen Schmerzen bezahlen. Sieht man das auf der Haut auch? Nein, man sieht nichts. Man sieht bei mir keine Pusteln oder so. Es wird nicht rot? Bei anderen auch. Es wird nichts rot, gar nichts. Nein. Aber nur fürchterliche Schmerzen. fürchterliche Schmerzen. Wie lange halten diese Schmerzen an? Also vor der Therapie, ich bin jetzt 4 Monate in einer Therapie gewesen, in einer Klinik. 11 Stunden war das Höchste. Ach. Und da habe ich mich dann entschlossen, jetzt muss irgendwas geschehen. Ja. Ich bin hier von Pontius zu Pilatus gelaufen, habe 9 Hautärzte mittlerweile, war in Karlsruhe in der Klinik, war in Mainz in der Klinik und alle sagten, ja, das geht wieder weg, so nach 3 bis 5 Jahren. Ja. Aber man kann nichts dagegen machen. Aber du bist jetzt in einer Therapie, sagst du? Ich war jetzt in Hirsau bei Pforzheim, in einer Klinik für 4 Monate. Mhm. Und seitdem geht es mir auch psychisch besser. Sonst hätte ich jetzt gar nicht den Mut gehabt, anzurufen. Ja. Also psychisch? Ich habe vergangenes Jahr einmal schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht kann ich über dich irgendwie dann zu Kontakten kommen oder so, weil kein Mensch kennt, und wenn ich sage Wasser, oh ja, Wasserallergie, ja, was, so, auch die Ärzte, gibt's nicht. Diese Therapie, dieser Aufenthalt hat dich so seelisch jetzt etwas stabilisiert. Ist denn auch irgendwas geschehen in Sachen Wasserallergie? Ja, ich habe weniger Trockenschübe. Also ich habe mittlerweile jetzt meine Allergien in verschiedene Stadien eingestuft. Von 1 bis 10 und dann gibt es bei mir Trockenschübe. Was heißt das? Schweißschübe, das ist auch sehr, sehr schlimm. Was heißt denn Trockenschübe? Also nur so ein kleines bisschen einkaufen und dann fängt es ein bisschen an zu kribbeln und dann muss ich sehen, wie schnell nach Hause kommen und die Sachen vom Leib reiße und weil zum du dann Glück habe ich jetzt... Weil du dann geschwitzt hast. Weil ich dann geschwitzt habe und weil dann der Schub anfängt. Ja. Okay, und was ist ein Trockenschub? Trockenschub ist, wenn es eben nicht kein Schweiß und kein Wasser und trotzdem juckt. Aber das ist nicht vergleichbar mit einem Schweißschub oder mit einem Nassschub. Kann das sein, dass das Ganze vielleicht wirklich eine psychosomatische Ursache genau. hat? Ja. Und das, es ist ja unvorstellbar, es ist nur in meinem Kopf. Es ist psychosomatisch. Mhm. Und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, ja, woher kommt das? Ich bin in der DDR aufgewachsen und habe mich 87, also vom Öffnen der Mauer, auf die Socken gemacht ins gelobte Land und habe hier sehr viel Glück gehabt. Mhm. Also, habe gleich wieder einen neuen Job bekommen nach einem halben Jahr, konnte mit Peter Hofmann in Venedig, im La Fenice, Lohengrin singen. Ich war Opernchorsänger. Ah. Und habe dann hier in Pforzheim auch gleich einen Job bekommen. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Mhm. Und da habt ihr noch über 20 Jahre gehabt. Und auf einmal, wie gesagt, verlor ich meine Stimme durch eine Magengeschichte. Also ich habe Sodbrennen eben nicht so wichtig genommen. Mhm. Aber dann ist das ja auch klar, was du am Anfang auch erzählt hast. Und wenn du Sänger warst und deine Stimme verloren hast, schlimmer geht's ja nimmer. Ja. Dass das natürlich einen psychischen, fast schon Schock auslöst und dass dadurch solche Dinge entstehen, ist ja irgendwie einleuchtend. Ja, aber so, also... Was meinst du, welche Macht? Ich weiß nicht, ob du Feuerquallen kennst. Ich bin an der Ostsee aufgewachsen und da gab es im Oktober richtig Feuerquallenalarm. Hm. Eine die beißen fürchterlich. Ach, die haben Quallen. So lange Nessel. Feuerquallen, ja. Ich verstehe es. Feuerquallen. Ja. Die haben so lange Nesselfäden. Hm. So und als wenn 100 oder 1000 Feuerquallen zur gleichen Zeit dich angreifen. So ein Schmerz ist das. Also das ist unglaublich. Ich glaube, dass dein letzter Klinikaufenthalt schon die richtige Richtung gewiesen hat, wenn es dir jetzt schon einen Tick besser geht. Das heißt, die haben irgendwas schon gut angefasst. Ja. Möchtest du vielleicht auch noch eine eingehende Information und ein Gespräch mit meinem Psychologen führen, dass du da noch Informationen... Sehr gerne. Ja? Sehr gerne, ja. Und vielleicht hat ja auch noch einer unserer Zuschauer oder Zuhörer noch eine Idee. Ja, eben, das hoffe ich, jemand. Das reichen wir gerne an dich weiter, Hans-Joachim. Ja. Jetzt bitte ich dich aber aufzulegen und der Jürgen, mein Psychologe, ruft dich zurück und alles Weitere dann im Hintergrund. Gut. Gut, dann drücke ich dir vielen die Daumen, Dank. Dass es weiter bergauf geht. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, auf Wiederhören, tschüss. Wünsche dir auch alles Gute, schön, dass es dich noch gibt. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Der Hans-Joachim. Jetzt ist hier der Daniel. Daniel ist 50. Guten Morgen, Daniel. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja. Also Domian, wollte ich sagen, ja. Ja, schönen guten Morgen, Daniel. Liebe Grüße aus Basel in der Schweiz, ach, gell? Wie schön. Schöne Grüße zurück, ja, in die Schweiz. Ja, endlich habe ich dich mal dran, gell? Ich habe schon, ja, ich habe dich sicher schon 15 Jahre höre ich deine Sendung. Ja. Also nicht nur hören, sondern sehen, gell? Ja, sind wir im Kabelnetz in Basel? Logisch, ja, ja. Oder über Satellite. TV, ja, ja. Und übers Internet geht's auch. Ja, gell? Natürlich, mittlerweile, genau, ja, ja. Genau, und zwei Autogrammkarten von dir habe ich, vielleicht komme ich noch eine dritte über die letzte dann. Du hast ja, ja, sehr gerne. Ich habe gehört am 16.12., gell? Ja, da ist die letzte Sendung, genau. Oh je. Oh je. Oh je. Der Daniel, ja, ruft aus Basel an, das freut mich. So, Daniel, ja, was ist denn der Grund deines Anrufes? Ja, ich habe so einen speziellen Fetisch. Ich bin ja selber homosexuell. Aha. Und ich habe den Fetisch, dass ich es wahnsinnig liebe, wenn ein Mann, also auch ein Schwergewichtiger, bei mir auf dem Bauch sitzt. Sag bloß. Bist du auch schwergewichtig? Nein, ich habe nur 70 Kilo. Wie groß bist du? 1,78. 70 Kilo, also ein ganz normaler, schlanker Mann. Also ganz normaler Schlanker. So, und du stehst ja sexuell darauf, wenn so ein 120 Kilo Brocken sich auf dich setzt? Ja, das ist da dir dann, ja, es darf auch ein paar Kilo mehr sein. Noch gell? Mehr? Aber wie hält ja, man... Ja, ja, das... Und die dürfen sich bei dir auf den Bauch setzen? Ja, und genau, das hat mit sexuell eigentlich gar nichts zu tun. Also es geht nicht um Analsex oder so. Die meisten Männer im Internet fragen dann, ja, hast du es nicht gerne ein bisschen weiter unten? Dann sage ich immer, ja, ja, wenn wir uns besser kennen. Aber ich sage, der Bauch ist ein Bauch und da ist, oder noch ein bisschen weiter nach oben, da so Magenregion, finde ich ganz toll. Also du bist schon froh, wenn die Jungs sich bei dir auf den Bauch oder auf den Oberbauch, auf die Brust setzen? Genau. Und, also das, da reichen ja schon 50 oder 60 Kilo. Ich finde das genau gleich angenehm. Nur kam dann irgendwann die Idee, du, man kann doch alles steigen. Ja. Also so, ja, und dann kam es halt dann irgendwann mal, dass ein Mann mit 99, also knappe 100 Kilo, sich draufgesetzt hat und dann sagte ich, boah, ist das ein tolles Gefühl. Und das tut dir nicht, ich stelle es mir unangenehm vor, es tut doch weh. Nein, das tut überhaupt tut nicht weh. Weh. Das wäre nicht, das tut doch nicht so, weh. So, jetzt aber richtig, Butter bei die Fische. Diese Männer, gehe ich von aus, setzen sich nackt, mit nacktem Hintern auf deinen Bauch. Stimmt das? Nicht, nein, wie gesagt, das kann auch ein Boxershort sein oder in Badehosen oder. Aber du bist nackig. Ich bin auch nicht nackt, nein. Du hast da ein T-Shirt an oder ein Unterhemd. Ja, zum Beispiel eine Boxershorts und ein T-Shirt. Verstehe. Jetzt im Sommer, so, ja. Jetzt stelle ich mir vor, Daniel, unser Fischgeräte liegt unten, dünn, schlank und rank, und der dicke Mann setzt sich drauf. So, und jetzt, wie lange sitzt der dicke Mann da drauf und was machst du oder was macht er dann? Ja, wir diskutieren, wir genießen es und er massiert vielleicht noch meine Brust oder reitet da hin und her oder von oben nach unten. Ja. Also das kann eine ganze Weile kann das so gehen. Du, das ging schon 3, 4, 5 Stunden so. Der eine war mal 60 Kilo und dann kam der zweite dazu, weil wir hatten ja gar keinen, ich kannte gar keinen Molligen. Und dann kam ein zweiter dazu, der war auch etwa so um die 60. Dann habe ich gesagt, du, sitzt doch auch drauf. Sind sie neben, also hintereinander gesessen und dann ist der eine auf dem anderen auf die Schulter gestiegen und habe ich gesagt, wow, jetzt sind wir ja erst bei 120. Und dann kam es halt irgendwann so, kam ein 150 Kilo Mann zu mir und der hat sich draufgesetzt. Der wollte nach einer Stunde gar nicht mehr runter von mir. Ich habe dann, ja. Und Daniel, jetzt, und du willst mir erzählen, das tut nicht weh? Das tut nicht, ja, was soll da weh tun? Das ist ja, der Bauch tut echt weh, ja, ja. Aber wenn diese Männer auf dir sitzen, bist du denn dann sexuell erregt? Genau, ja, ja, das ist natürlich schon so, dass das bis zum Orgasmus geht, ja, ja, das kommt. Aber dann wenn schon. Die auf dir sitzen, bringen die dich dann per Hand zum Orgasmus oder wie geht das? Ja, das geht auch so. Ab und zu, ja, wenn es natürlich ins Sexuelle geht, macht es dann mir natürlich noch gleichzeitig mit der Hand. Ja. Aber natürlich sind wir dann sind wir natürlich nackt. Aber wie gesagt, es geht ja beides mit Klamotten oder nackig, gell? Aber das Schönste ist, wenn die auf dir sitzen. Das ist das Tollste. Genau. Erregt die Männer das denn dann auch, wenn die nackt auf dich, oder jetzt mal, wenn sie mal nackt sind, wenn die sich auf dich setzen, sind die dann auch erregt? Genau, das geht keine 5 Minuten, dann geht das eigentlich automatisch. Also es gibt Männer, die genau bei den Molligen, ich sag's jetzt mal so, muss ja nicht dick sagen, sondern mollig, die lieben das sogar, die denken, wow, dass der mich aushält. Weißt du, viele lachen ja über mollige Männer und sagen, das Ferkel und so ist doch nicht attraktiv, ist ja bei den Frauen genauso. Aber die sagen, wow, die genießen das richtig. Und der letzte jetzt, also das Maximum, was ich jetzt erreicht habe, sind 186 Kilo. Das mein Ziel sind 200 bis 250. Mal sehen, gell? Übertreiben will ich nicht. Nein, der andere ist zu weit weg, weißt du. Der wohnt da irgendwo auch in Bayreuth wie heißt das? Würzburg. Würzburg. Das ist ja schon auch ein kurioser Fetisch, finde ich. So ganz, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade die Kamera aus Versehen umgeschaltet. Das ist ein kurioser Fetisch. So als du ein junger Mann warst, in der Richtung auch schon so Ambitionen gehabt? Du, das hat so im Kindergartenalter, so mit 7, 8 Jahren, hat das schon... Ja, und das war aber dann ein Mädchen. Wir hatten ja da als Kinder gespielt und plötzlich, back, saß ein Mädchen auf mir drauf. Und habe ich gedacht, Mann, wow, das ist jetzt ein angenehmes Gefühl. Ja. Und dann habe ich versucht, ich habe dann auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann auch mal improvisiert und habe gesagt, ich muss eine Tasche füllen mit Sand, dass das schwer ist und so, ein Sandsack, und ich habe das ja gar ins Schlafzimmer reingeschmuggelt und unter das Bett geschoben, dann habe ich mir das auf den Bauch gemacht oder ein Teddy ausgefüllt mit irgendwelchen Steinen und ich habe allen möglichen, und dann kamen die ersten Jungs. Ja. Ich wusste dann noch nicht, dass ich homosexuell bin, aber dann war halt auch mal ein kleiner Junge dabei, etwa in meinem Alter, der war etwas mollig. Ja. Und dann musste ich, das muss ich haben. In der Tat fangen Fetische ganz früh an, oft schon im Kindesalter, dass man da merkt, dass die Leute merken, irgendwie so in der Richtung sind wir gepolt. Hattest du schon mal eine richtige Beziehung, eine Liebesbeziehung, wo du das mit einbauen konntest? Ja, genau, ja. Ah, das gab's auch schon. Ja, jetzt seit 5 Jahren bin ich Single. Das war ein junger Portugiese, aber das ist leider, der ging dann mit einem anderen Mann, gell? So ist das Leben. Das ist das Leben, aber das ist nicht so schlimm. Weißt du, er war ja auch nur halb so alt wie ich, gell? Ich hätte sein Vater sein können. Und der hatte aber nur, 55 Kilo. Ach, aber ist ja gar nichts. Mein Bauch war sein Lieblingssitzkissen, irgendwo anders hockte der gar. Ja, und wenn wir geschlafen haben, der lag einfach auf mir drauf und fertig. Das ist ja verrückt. Er ist 5 Stunden in der Nacht, der hat sich auf mich draufgelegt, zack, eingepennt, war so geschlafen. Was für Leute in Basel wohnen, ist ja doll. Ja, du musst mal nach Basel kommen. Lieber Daniel, jetzt sage ich wieder, Jürgen, dabei bist du der Domian, gell? Hör zu, ich habe dir es gesagt, ich habe 2 Autogrammkarten und ich freue mich jetzt auf die Bitte. Genau. Kannst die Adresse nochmal. Und es ist schön, dass ich, bevor du die mit der Sendung aufhörst, dass ich dich endlich am Draht habe. Und weil ich weiß ja auch, wie du bist. Du bist ja bei dir. Wir trinken mal ein Bier zusammen und kannst du meinen Bauch testen, gell? Dann setze ich mich auf deinen Bauch. Wenn ich nach Basel komme, setze ich mich auf deinen Bauch, genau. Ja, lieber Daniel. ABS-Test heißt das. Die dritte Autogrammkarte kriegst du gerne. Wir rufen dich gleich nochmal zurück wegen deiner Anschrift. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Nein, du legst auf. Ich bedanke mich für deinen Anruf und für die interessante Geschichte und den interessanten Fetisch, von dem du uns erzählt hast. Ich hoffe, du bist auch nachher noch irgendwie mit deiner E-Mail erreichbar. Gell? Ja, das wird alles. Naja, meine Handynummer hast du ja jetzt, gell? Lieber Daniel, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Ciao, tschüss, Jürgen. Ciao. So, da habe ich ja schon mal eine Motivation, nach Basel zu fahren demnächst, damit ich mich auf den Bauch von Daniel setzen kann. Das gäbe dann ein schönes Bild für euch. Benno, auch 50, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Benno. So, jetzt reden wir beide. Was ist dein Thema? Ja, ich sitze mit meiner Frau Ines hier vor dem Fernseher und wir wollen einfach jemanden über dich erreichen und vielleicht einen kleinen Rat von dir. Mhm. Wir sind durch deine Sendung als Zugfahrer sozusagen aufmerksam geworden, hatten sie vorher nicht gesehen und vor 2 Tagen ist unser Sohn weggelaufen und haben das auch schon der Polizei gemeldet und die ermitteln mit Hochdruck, aber es hat alles nicht zum Erfolg geführt und wir wollen halt einfach was tun. Okay, also ihr sucht euren Sohn. Ja. Wie alt ist der Sohn? Also unser Sohn ist 14 Jahre alt. Ja. Und er ist am Mittwoch, dem 14.09. 16.15 Uhr in Burgstedt von der Oma aus zur Tanzstunde gegangen. Mhm. Die sollte 16.30 Uhr anfangen und ist dort nicht erschienen. Ich höre jetzt gerade, Benno, das wäre vielleicht sehr hilfreich für die Fernsehzuschauer, dass wir ein Foto von deinem Sohn haben. Ja, haben das gemeldet. Das blenden wir gerne ein. Ich sehe es auch, wir haben es jetzt hier im Fernsehen. Vielleicht beschreibst du ihn kurz für unsere Radiozuhörer, wie dein Sohn aussieht. Ja, also der Karl ist 1,60 groß und scheinbares Alter würde ich sagen 12 bis 14. Er ist ziemlich schlau, da würde ich sagen 16 bis 18 und bislang sehr zuverlässig gewesen, mhm, sehr freundlich. Er trägt hier auf dem Foto eine Brille, trägt er die im Moment auch? Ja, die müsste er im Moment auch tragen, ist eine blaue Brille, ja. Ja, so, jetzt ist er... So er ist auch sehr schlank, also auch meine Frau gerade. Hm. Ja, jetzt ist er, wie du es gerade beschrieben hast, dann nicht mehr aufgetaucht. Ja. Was für Spekulationen habt ihr? Ja, also er ist hätte 18.30 Uhr etwa spätestens bei der Oma sein müssen. Die hat uns dann, hat zuerst versucht, ihn zu erreichen. Da hat es einmal geklingelt, dann ist das Handy ausgegangen. Und sie hat uns dann sofort informiert. Wir waren gerade in Chemnitz zum Sinfoniekonzert und sind dann wollten gerade reingehen, sind dann aber dann aufgebrochen und haben dann noch in Burgstedt selbst gesucht, mit Hilfe vieler seiner Freunde und Nachbarn. Vielen Dank an diese und sind dann sofort 21 Uhr, als wir keinen Erfolg hatten, zur Polizei gegangen, mhm, haben das die Polizei informiert, 21 Uhr. Und seitdem ermitteln... Sucht man auf Hochtouren? Auf Hochtouren, ja. Wer hat ihn denn als letztes gesehen oder vielleicht sogar gesprochen? Als letztes gesehen hat ihn die Oma... Und dann wohl auch noch mal eine Arbeitskollegin meiner Frau, die ihn in Burgstedt noch mal gesehen hat. Und daraus schließen wir, dass wir hoffen, dass er nur weggelaufen ist und nicht entführt worden ist, weil er den Weg Richtung Bahnhof mit einer Tasche eingeschlagen hatte. Hat er denn irgendwie einen Grund wegzulaufen? Hat er irgendwie Angst vor was? Ja, das wollen wir gerne von ihm wissen. Deshalb möchten wir ihn sprechen. Wir können es uns nicht erklären. Wir hatten jetzt in letzter Zeit keine Streitpunkte. Er ist früh aus dem Haus, ganz freundlich, mhm, ohne dass irgendwas war. Hat er Probleme in der Schule? Ja, also wir vermuten, dass vielleicht so eine Vielzahl von Sachen zusammengekommen ist, dass er sich vielleicht nicht wohl gefühlt hat. Also er hatte eigentlich keine Schulprobleme. Er hat mal in der Tanzstunde von einem Mädchen im Korb bekommen, das hat er seiner Schwester erzählt, die hat es uns jetzt erzählt und vielleicht hat ihn das getroffen oder mhm, er ist nämlich gerade vor der Tanzstunde weggelaufen, sind aber alles nur Vermutungen und wir wissen keine Antwort. Noch mal eine Frage zu dem Handy, kann man das Handy nicht orten? Ja, das Handy ist gestern gegen 18.35 Uhr vom Netz gegangen und entweder ausgemacht worden oder er hat es weggeworfen. Keine Ahnung. Also seither zappt die Polizei und wir sozusagen im Dunkeln. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Benno, dass du und deine Frau in großer Sorge seid. Und wir haben das Kleine getan, was wir tun können. Wir haben über den Fall gesprochen, wir haben das Bild jetzt hier im Fernsehen gezeigt. Bitte Hinweise an jede Polizeidienststelle, wenn jemand irgendetwas weiß. Mehr können wir leider jetzt nicht machen, weil die Sendung auch gleich vorbei ist, Benno. Ja, ich drücke die Daumen. Darf ich noch ganz kurz sagen? Geht leider nicht, weil die Sendung schon vorbei ist. Wir melden. Komm bitte zurück. Okay. Morgen sind wir wieder da. Danke.